Erster Jahwe sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, Menschensohn, schau zum Gebirge Seir. Sprich gegen diesen Ort. Dritter sagt zu ihm, Gott Jahwe spricht. Ich bin gegen dich, Seir. Ich mache dein Land leer und einsam. Vierter, deine Städte mache ich kaputt. Du wirst wie eine Wüste sein. Dann weißt du, ich bin Jahwe. Fünfter, du warst immer ein Feind von Israel. Du hast sie mit dem Schwert angegriffen. Das war in ihrer schweren Zeit. Sechster, Gott Jahwe sagt, ich lebe. Darum kommt jetzt Blut über dich. Du hast Blut vergossen. Jetzt verfolgt dich das Blut. Siebter, ich mache das Gebirge Seir ganz leer. Niemand soll dort mehr gehen oder kommen. Achter, ich fülle deine Berge mit Toten. Überall liegen Menschen, die im Krieg starben. Neunter, dein Land bleibt für immer eine Wüste. Niemand wohnt mehr in deinen Städten. Dann wisst ihr, ich bin Jahwe. Zehnter, du hast gesagt, diese zwei Länder gehören uns. Wir nehmen sie uns einfach. Aber ich, Jahwe, war dort. Elfter, Gott Jahwe sagt, ich lebe. Du warst sehr böse und voll Hass. Darum strafe ich dich jetzt auch so. Zwölfter, dann weißt du, ich bin Jahwe. Ich habe deine bösen Worte gehört. Du hast über die Berge von Israel gelacht. Dreizehnter, ihr habt stolze Worte gegen mich gesagt. Ich habe alles genau gehört. Vierzehnter, Gott Jahwe sagt, du hast dich über mein leeres Land gefreut. Jetzt mache ich dein Land zu einer Wüste. Fünfzehnter, du hast dich über Israel gefreut. Ihr Land war leer. Jetzt wird ganz Edom eine Wüste. Dann wissen alle, ich bin Jahwe.